Unter falschem Namen verlasse ich mein Haus bei Den Haag. Der Passierschein, ausgestellt von den Generalständen der Vereinigten Holländischen Provinzen, weist mich als Madame de Cournoye aus. Nur in Begleitung meiner Zofe fahre ich durch verbrannte Dörfer, gerodete Wälder, die immer gleichen Landschaften des Krieges, und erreiche unbehelligt die Straße von Münster nach Osnabrück. Sogleich ist alles anders. Die Wiesen wachsen hoch. Die Häuser haben intakte Dächer. Das neutrale Gebiet. Hier herrscht kein Krieg. Bereits der erste Bürger am Straßenrand weist uns den Weg zum Quartier des kaiserlichen Botschafters. Ihre Majestät, die Königin von Böhmen, wünscht, den kaiserlichen Botschafter zu sprechen. Die Lakaien werfen einander Blicke zu und machen sich Zeichen. Offenbar haben die Spione diesmal versagt. Keiner ist auf mein Kommen vorbereitet. Ich muss die Überraschung nutzen. In keinem dieser Köpfe darf sich der Gedanke formen, dass es möglich wäre, mich abzuweisen. Till von Daniel Kehlmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Achter Teil. Westfalen. Ihre Majestät, die Königin von Böhmen. Willkommen. Darf ich hoffen, Madame, die Reise war keine beschwerliche? Ich bin Elisabeth, Königin. Verzeihen die Unterbrechung, es ist nur, um Hoheit Mühe zu ersparen. Erklärungen nicht vonnöten, ich bin im Bilde. Woher weiß er? Weil es meine Profession ist, Madame, Dinge zu wissen. Dass er mich mit Hoheit anspricht, bedeutet, dass er mich als Mitglied der englischen Königsfamilie würdigt, mich aber nicht als Königin von Böhmen anerkennt. Sonst müsste er mich mit Majestät anreden. Gerade weil dieser Mann sein Geschäft versteht, kommt es darauf an, dass ich mich hinsetze, bevor er mich dazu auffordert. Denn während er natürlich einer Prinzessin einen Stuhl anzubieten hat, so steht ihm dies bei einer Königin nicht zu. Monarchen setzen sich unaufgefordert. Wollen eure Hoheit? Ist er der, von dem ich vermute, dass er ist? Das brachte ihn für einen Moment zum Schweigen. Ein kaiserlicher Botschafter musste Exzellenz genannt werden, außer von einem König. Er muss mir gegenüber also auf eine Anrede bestehen, die ich ihm auf keinen Fall gewähren kann. Für dieses Problem gibt es nur eine einzige Lösung. Eine wie ich und einer wie er dürfen sich niemals begegnen. Wie konnte ich nur so einen Fehler machen? Ein Schemel. Schon ein Fauteuil wäre eine Erniedrigung, aber ein Schemel? Unmöglich. Und mit Bedacht hat Lamberg überall im Besuchszimmer Schemel aufgestellt. Das hängt davon ab, was eure Hoheit zu vermuten geruht. Lächeln muss ich. So tun, als spiele es keine Rolle. Lamberg ist im Vorteil. Er braucht nur Leute aus dem Vorzimmer hereinzurufen. Und die Kunde davon, dass ich vor ihm auf einem Schemel gesessen habe, geht wie ein Lauffeuer durch Europa. Selbst in England würde man lachen. Da es eurer Hoheit bescheidenem Diener nicht zusteht, anzunehmen, Hoheit könnten anderes annehmen als das Richtige, stehe ich wiederum nicht an, eurer Hoheit Frage mit Ja zu beantworten. Ich bin es, Johann von Lamberg, des Kaisers Botschafter, zu eurer Hoheit Diensten. Eine Erfrischung, Wein. Eine weitere geschickte Verletzung meiner Königswürde. Man bietet einem Monarchen nichts an, also ignoriere ich sein Angebot. Ruhig dasitzen kann ich gut. Das habe ich gelernt. Darin habe ich Übung. Wenigstens darin übertrifft mich niemand. Halten zu Gnaden, eine Frage. Auf einmal ist mir seine Art zu reden genauso unangenehm wie seine österreichische Intonation. Wie eure Hoheit wissen, findet hier ein Gesandtenkongress statt. Seit Beginn der Verhandlungen hat kein fürstliches Haupt Münster und Osnabrück betreten. So sehr eurer Hoheit ergebener Diener sich auch freut, den gnädigen Besuch eurer Hoheit in seiner armen Bleibe begrüßen zu dürfen, so sehr fürchtet er doch, dass es sich nicht schickt. Er meint, wir hätten ebenfalls einen Botschafter entsenden sollen. Ich weiß, was er denkt, und ich weiß, dass er weiß, dass ich es weiß. Du bist niemand. Du lebst in einem kleinen Haus. Deine Schulden wachsen dir über den Kopf. Du entsendest keine Botschafter. Ich bin ja gar nicht hier. So können wir doch miteinander sprechen, oder? Er kann es sich als Selbstgespräch vorstellen. Er redet in Gedanken Und in seinen Gedanken antworte ich ihm... Eure Hoheit. Merkwürdig. Es macht Spaß. All die Jahre fernab von namhaften Leuten und mit einem Mal sitze ich wieder wie auf einer Bühne und spreche mit einem Menschen, vor dem jedes Wort zählt. Wir wissen alle, dass die Pfalz ein ewiger Streitpunkt ist, wie auch die pfälzische Kurwürde, die mein verstorbener Mann inne gehabt hat. Die Kurfürsten des Reichs werden nicht akzeptieren, dass die bayerischen Wittelsbacher die Kurwürde behalten, die der Kaiser meinem Mann unrechtmäßigerweise aberkannt hat. Wenn Cäsar einen von uns enteignen kann, so werden Sie sagen, dann kann er es mit allen tun. Halten zu Gnaden. Sie haben es längst akzeptiert. Eure Hoheit Gemahl stand, wie auch eure Hoheit selbst, unter der Reichsacht. Was mich übrigens an jedem anderen Ort verpflichten würde, eure Hoheit festnehmen zu lassen. Deshalb haben wir ihn auch hier und nicht an jedem anderen Ort aufgesucht. Halten zu Gnaden. Halte ich. Aber vorher hört er mir zu. Der Herzog von Bayern, der sich Kurfürst nennt, trägt wieder alles Recht den Titel meines Mannes. Es steht dem Kaiser nicht zu, eine Kurwürde abzuerkennen. Die Kurfürsten wählen den Kaiser, nicht umgekehrt. Aber wir verstehen die Lage. Der Kaiser schuldet den Bayern Geld. Die Bayern haben wiederum die katholischen Stände fest in der Hand. Deshalb machen wir ein Angebot. Wir sind die gekrönte Königin Böhmens. Und die Krone... Halten zu Gnaden für einen einzigen Winter vor 30 Jahren. Und die Krone wird auf meinen Sohn übergehen. Böhmens Krone ist nicht erblich. Wäre sie es, hätten die böhmischen Stände nicht dem Pfalzgrafen Friedrich, eurer Hoheit Gemahl, den Thron anbieten können. Dass er die Krone angenommen hat, bedeutet, dass er wusste, dass eurer Hoheit Sohn keinen Anspruch geltend machen kann. So kann man es sehen. Aber muss man das? Wenn er Ansprüche geltend macht, wird England diese unterstützen? In England herrscht Bürgerkrieg. Richtig. Und falls mein Bruder vom Parlament abgesetzt wird, bietet man die englische Krone meinem Sohn an? Das ist zumindest unwahrscheinlich. Bitte? Longueville, der französische Kollege. Er lässt Vivat blasen, wenn er sich zum Essen setzt. Jeden Tag. Er ist mit 600 Mann Gefolge hier. Allein 4 Porträtmaler malen ihn ständig. 3 Holzschnitzer fertigen Büsten von ihm. Was er mit denen anfängt, bleibt ein Staatsgeheimnis. Hat er ihn danach gefragt? Wir sind nicht autorisiert, miteinander zu reden. Ist das nicht hinderlich beim Verhandeln? Und der Botschafter des Vatikans vermittelt zwischen uns. So wie der Botschafter von Venedig zwischen mir und den Protestanten vermittelt. Denn der Botschafter des Vatikans ist wiederum nicht autorisiert, mit Protestanten zu reden. Ich muss jetzt meinen Abschied nehmen, Madame. Die Ehre dieses Gesprächs... Eine achte Kurwürde! Ach. Der Bayer soll seine Kurwürde behalten. Wir verzichten formell auf Böhmen. Halten zu Gnaden. Hoheit können nicht verzichten auf etwas, das Hoheit nicht gehört. Die schwedische Armee steht vor Prag. Die Stadt ist bald wieder in den Händen der Protestanten. Schweden wird euch die Stadt, falls Schweden sie einnimmt, gewiss nicht geben. Der Krieg ist bald vorbei. Dann gibt es eine Amnestie. Dann wird auch der Bruch, also der angebliche Bruch des Reichsfriedens, durch meinen Mann verziehen. Die Amnestie ist längst ausgehandelt. Alle Taten des Krieges werden verziehen, mit Ausnahme derer einer einzigen Person. Ja, ich kann mir denken, wer das ist. Dieser endlose Krieg hat mit eurer Hoheit Gemahl angefangen. Mit einem Pfalzgrafen, der zu hoch hinaus wollte. Ich sage nicht, dass Hoheit Schuld tragen, aber ich kann mir doch vorstellen, dass die Tochter des großen Jakob nicht eben versucht hat, den ehrgeizigen Gemahl zur Bescheidenheit anzuhalten. Der Krieg dauert schon so lange, dass die meisten, die heute leben, keinen Frieden gesehen haben. Dass nur die Alten sich noch an Frieden erinnern. Ich und meine Kollegen, ja auch der Dummkopf, der Verfahren blasen lässt, wenn er sich zum Essen setzt, sind die Einzigen, die ihn beenden können. Jeder will Gebiete, die der andere auf keinen Fall hergeben möchte. Jeder verlangt Subsidien. Jeder will, dass Beistandsverträge gekündigt werden, die andere für unkündbar halten. Das hier geht über die Fähigkeiten jedes Menschen weit hinaus. Und dennoch müssen wir es schaffen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Madame. Ich beende ihn. Jetzt ruft er irgendeinen Sekretarius, der mich hinauskomplimentiert. Oh. Mir ist schwindelig. Der Raum scheint sich zu heben und zu senken, als wäre ich auf einem Schiff. Noch nie hat jemand so mit mir gesprochen. Prag ist nie für uns gewesen. Prag war ein Fehler. Aber die Pfalz gebührt meinem Sohn nach dem Recht des Kaisers. Dem Kaiser stand es nicht zu, uns die Kurwürde abzuerkennen. Deshalb bin ich nicht nach England zurück. Mein Bruder hat mich immer wieder eingeladen, aber Holland ist formell weiterhin Teil des Reichs. Und solange ich dort lebe, besteht unser Anspruch fort. Graf Wolkenstein. Eure Exzellenz, ich grüße Sie. Unser Kavalier d'en Passat. Er wird euch eine Unterkunft besorgen. Es gibt keine Zimmer mehr. Jeder Winkel ist vollgestopft mit den Gesandten und ihrem Gefolge. Wir wollen Böhmen nicht, aber die Kurwürde geben wir nicht auf. Mein Erstgeborener, auf den alle sich hätten einigen können, ist gestorben. Oh, das tut mir leid. Meinem zweiten Sohn aber gebührt die Kurwürde der Pfalz. Und wenn der Bayer sie nun mal nicht hergibt, muss eine Achte geschaffen werden. Die Protestanten werden es anders nicht dulden. Ich werde sonst zurück nach England gehen, wo das Parlament meinen Bruder absetzen und meinen Sohn zum König machen wird. Und der wird vom englischen Thron herab dann Prag verlangen und der Krieg endet nicht. Ich verhindere es. Ich ganz allein. Wir brauchen uns nicht zu echauffieren. Ich werde seiner kaiserlichen Majestät eurer Hoheit Botschaft übermitteln. Und mein Mann muss in die Amnestie mit einbezogen werden. Wenn alle Taten des Krieges verziehen werden, dann müssen auch seine verziehen sein. Nicht in diesem Leben. Eine große und unverhoffte Ehre. Ein Glanz in diesem armen Haus. Was eurer königlichen Hoheit Unterkunft angeht, so könnten wir anbieten... Er soll sich nicht bemühen. Es ist keine Mühe, sondern eine große... Glaubt er im Ernst, ich logiere, wo es von kaiserlichen Spionen wimmelt? Um ehrlich zu sein, egal wo königliche Hoheit unterkommen, der Ort wird voller Spione sein. Wir verlieren auf den Schlachtfeldern und viele Geheimnisse sind nicht mehr übrig. Was sollen unsere armen Spione den ganzen Tag tun? Der Kaiser verliert auf den Schlachtfeldern. Ich war selbst gerade dabei, unten in Bayern. Wir haben die halbe Armee verloren. Mein Finger ist noch dort. Oh. Königliche Hoheit haben keinen schlechten Moment gewählt. Wir machen nie Zugeständnisse, solange wir stark sind. Die Zeit ist günstig. Die Zeit ist immer günstig, wenn man es richtig anfängt. Vergnüge dich an dir und achte es für kein Leid, hat sich gleich wieder dich Glück, Ort und Zeit verschworen. Wie bitte? Das ist von einem deutschen Dichter. So etwas gibt es jetzt. Paul Fleming heißt er. Mhm. Seine Werke sind zum Weinen schön. Leider ist er jung gestorben, krank an der Lunge. Ja. Seinetwegen schreibe ich auf Deutsch. Gedichte? Prosa. Wirklich auf Deutsch? Ich habe es mal mit Opitz versucht. Opitz? Ja, Opitz. Ich weiß, es klingt nach einer Torheit. Aber ich habe beschlossen, eines Tages auf Deutsch mein Leben aufzuschreiben. Deshalb bin ich hier. Einmal wird man wissen wollen, wie das war beim großen Kongress. Ist das nun eigentlich gut gelaufen? Ich weiß es nicht. So viel mehr habe ich noch sagen, so viel anderes ins Feld führen wollen, aber das ist wohl immer so. Papa hat einmal gesagt, dass man stets nur einen kleinen Teil seiner Waffen einsetzen kann. So, heute der schwedische Botschafter. Und ich bin angekündigt. Schweden ist eine befreundete Macht und Überrumpelung nicht notwendig. Der Mann wird sich freuen, mir zu begegnen. Eure Majestät! Danke. Alvise Contarini zu euren Diensten. Botschafter der Republik Venedig. Ich bin der Vermittler hier. Kommt weiter. Gerne. Ein Wort vorab. Die größte Schwierigkeit ist nach wie vor die, dass Frankreich fordert. Die kaiserliche Linie des Hauses Österreich solle die spanische Linie nicht mehr unterstützen. Schweden wäre das egal, aber wegen der hohen Subsidienzahlungen, die Schweden aus Frankreich bekommen hat, müssen sich die Schweden die Forderung zu eigen machen. Der Kaiser ist immer noch kategorisch dagegen. Solange das nicht gelöst ist, bekommen wir keine Unterschrift von einer der drei Kronen. Eure Majestät, die schwedischen Botschafter Graf Oxenstierna und Dr. Adler Salvius. Exzellenzen. Exzellenzen. Eure Majestät waren bei Lambay? Das wisst ihr? Osnabrück ist klein. Eure Majestät wissen, dass dies ein Gesandtenkongress ist? Keine Fürsten, keine Herrscher und... Ich bin auch eigentlich nicht hier. Und der Grund, dessentwegen ich nicht hier bin, ist die Kurwürde, die meiner Familie zusteht. Wenn ich richtig informiert bin, unterstützt Schweden unseren Anspruch auf eine Restitution des Titels. Es ist richtig, dass Schweden unseren Anspruch unterstützt. Stimmt das? Im Prinzip... Wenn Schweden darauf besteht, wird mein Sohn anbieten, auf eben diese Restitution von seiner Seite aus zu verzichten, sofern der kaiserliche Hof uns in einem Geheimabkommen dafür die Schaffung einer achten Kurwürde zusichert. Der Kaiser kann keine neue Kurwürde schaffen. Er hat kein Recht dazu. Wenn die Stände es ihm geben, hat er es. Aber das dürfen sie nicht. Außerdem wollen wir viel mehr, nämlich die Rückgabe von allem, was unserer Seite im Jahr 23 fortgenommen wurde. Eine neue Kurwürde wäre im katholischen Interesse, weil Bayern die Kurwürde behielte. Und sie wäre im protestantischen Interesse, weil unsere Seite einen protestantischen Kurfürsten dazu bekäme. Vielleicht. Nicht. Die Herren haben beide recht. Bitte? Geht nicht anders. Sie müssen beide recht haben. Der eine steht seinem Vater, dem Kanzler, nahe und will weiter Krieg führen. Den anderen hat Königin Christina von Schweden geschickt, damit er Frieden schließt. Was sagt ihr? Ich habe ein deutsches Sprichwort zitiert. Böhmen ist nicht Teil des Reichs. Wir können Prag nicht in die Verhandlungen einbeziehen. Darüber müssten wir zuvor verhandeln. Man muss immer erst aushandeln, worüber man eigentlich verhandeln wird, bevor man verhandelt. Andererseits hat Ihre Majestät die Königin... Ihre Majestät ist unerfahren. Mein Vater aber ist Europas erfahrenster Staatenlenker. Seit unser Gustav Adolf in Lützen sein Leben ausgehaut hat... Haben wir kaum mehr gewonnen. Ach... Ohne die Hilfe der Franzosen wären wir verloren Vielleicht gewesen. Vielleicht zählt eure Meinung nicht so viel, Herr Dr. Salvius. Vielleicht ist die Meinung des zweiten Botschafters... Des ich, Verhandlungsführers. Exzellenz. Ernannt von der Königin. Deren Vormund aber ist mein Vater. War. Euer Vater war Exzellenz. Ihr Vormund. Exzellenzen, bitte. Vielleicht können wir uns doch alle darauf einigen, dass der Vorschlag es wert sein könnte, von uns bedacht zu werden. Ne? Das reicht nicht. Sobald Prag erobert ist, muss eine offizielle Forderung an Graf Lamberg ergehen, meinem Sohn den böhmischen Thron zurückzugeben. Dann wird ihm mein Sohn sofort in einem Geheimabkommen zusagen, dass er darauf verzichtet, soweit er wiederum mit Schweden und Frankreich ein Geheimabkommen über die achte Kurwürde schließt. Das muss schnell gehen. Nichts geht schnell. Ich bin seit Beginn der Verhandlungen hier und wollte keinen Monat in dieser grässlichen Regenprovinz bleiben. Jetzt sind 5 Jahre vergangen. Ich weiß, wie es ist, wenn man beim Warten alt wird. Und ich warte nicht länger. Wenn Schweden nicht die böhmische Krone fordert, damit mein Sohn dann im Austausch gegen die Kurwürde auf sie verzichten kann, werden wir auf die Kurwürde verzichten. Dann habt ihr nichts mehr in der Hand, um eine achte Kurwürde zu bekommen. Es wäre das Ende unserer Dynastie. Aber ich würde einfach zurück nach England gehen. Ich wäre gern wieder daheim. Ich würde gern wieder ins Theater gehen. Ich wäre auch gern daheim in Venedig. Ich möchte noch Doge werden. Euer Majestät, erlaubt mir nachzufragen, damit ich's verstehe. Ihr kommt hierher, um etwas zu verlangen, das wir von selbst nie betrieben hätten. Und eure Drohung ist, wenn wir nicht tun, was ihr wollt, dann zieht ihr eure Forderung zurück. Wie soll man so sein Manöver nennen? Ich schlage vor, ihr nennt es Politik. Ihr wollt wirklich am letzten Tag in Osnabrück noch zum Empfang des Bischofs? Ja. Und morgen sind wir schon auf dem Rückweg nach Den Haag. Aber wir reisen doch ab. Ich habe gehört, dass alle, die etwas zählen, dort sein werden. Ihr könnt es nicht in die Länge ziehen. Wir müssen abreisen. Keine Sorge. Ich kenne die Regeln eines guten Dramas. Fräulein von Quad. Eine abgesetzte Königin, die plötzlich auftaucht und wieder verschwindet, macht Eindruck. Eine abgesetzte Königin aber, die auftaucht und bleibt, bis man anfängt, Witze über sie zu machen, das geht nicht. Also wird dieser Empfang mein letzter Auftritt sein. Ich habe meine Vorschläge gemacht. Majestät. Will sie jetzt wohl still sein? Allerhand. Eine Zofe hat sich wie ein Möbelstück zu verhalten. Das ist das Einzige, was eine Zofe wirklich können muss. Seine kaiserliche Majestät hat uns die besten Streiche des Hofes geschickt. Mein letzter Auftritt? Exzellenz. Eure Hoheit reisen morgen ab. Irritierend. Das klingt nicht wie eine Frage, sondern wie ein Befehl. Wie immer ist der Herr Graf gut informiert. Nie so gut, wie ich gern wäre. Aber ich verspreche eurer Hoheit, dass ihr Musik wie diese nirgends anderswo hört. Wien will dem Kongress seine Gunst bezeigen. Weil Wien auf dem Schlachtfeld verliert. Und so hat der Hof seine besten Musici geschickt und Schauspieler von Rang und seinen besten Gaukler. Eure Hoheit waren bei den Schweden. Er weiß wirklich alles. Und jetzt weiß eure Hoheit auch, dass die Schweden zerstritten sind. Frankreich? Ja. Hat er unseren Vorschlag nach Wien gesandt? Oder ist das nicht nötig? Hat er Vollmacht, allein zu entscheiden? Ein Entschluss des Kaisers ist immer ein Entschluss des Kaisers. Und jetzt muss ich meinen Abschied nehmen. Selbst unter dem Schutz des falschen Namens schickt es sich nicht, dass euer ergebener Diener weiterhin mit eurer Hoheit parliert. Weil wir unter Reichsacht stehen oder weil die Frau Gemahlin eifersüchtig wird? Wenn eure Hoheit gestatten, wird Graf Wolkenstein euch in den Saal geleiten. Darf er das denn? Er ist eine freie Seele vor Gott. Er darf alles, was sich zieht. Hoheit? Gerne. Sind alle Botschafter hier? Alle. Nur darf nicht jeder jeden grüßen. Und schon gar nicht jeder mit jedem reden. Darf er mit mir reden, Wolkenstein? Ich darf mit euch gehen. Und davon werde ich schreiben. Die Königin von Böhmen werde ich schreiben. Die legendäre Elisabeth, die... Winterkönigin? Fair Phoenix Bright, wollte ich sagen. Er kann Englisch. Ein wenig. Hat John Donne gelesen? Nicht viel. Aber immerhin noch den Gesang, in dem er eurer königlichen Hoheit Vater auffordert, dem König von Böhmen endlich beizustehen. No man is an island. Eurer Majestät? Kennen wir uns? Besenbeck, zweiter Gesandter des Kurfürsten von Brandenburg, zu eurer Majestät Diensten. Wie schön. Eine achte Kurwürde zu verlangen. Respekt. Ich bin eine schwache Frau. Frauen verhandeln nicht und verlangen nichts. Mein Sohn wiederum hat zurzeit keinen Titel, der es ihm erlaubt, etwas zu verlangen. Wir können nicht fordern, nur verzichten. Das habe ich in Bescheidenheit angeboten. Die Krone für uns verlangen, das müssen die protestantischen Reichsstände. Also wir. Und wenn wir nicht wollen, dass die bayerischen Wittelsbacher ihre Kurwürde behalten? Das wäre ein Fehler, denn sie werden sie ja doch behalten. Und in diesem Fall würden wir auf die pfälzische Kurwürde verzichten. Deutlich und vor aller Welt. Dann habt ihr nichts mehr zu fordern. Ein Gedanke, den ich noch nicht zu denken wagte. Es könnte tatsächlich glücken. Der Kurfürstentitel für meinen Sohn. Ich war dir keine gute Mutter, aber eines habe ich für dich getan. Ich bin nicht nach England zurück. Ich bin in dem kleinen Haus geblieben und habe vorgetäuscht, es wäre ein Königshof im Exil. Und alle Männer habe ich abgewiesen nach dem Tod deines armen Vaters, denn ich wusste, dass es keinen Skandal geben durfte. Wir zählen auf euch. Wir zählen auf Brandenburg. War das zu feierlich? Als er seinen Namen genannt hat, sind ihm fast die Tränen gekommen. Für ihn ist der gehobene Ton wohl angemessen. So zählt auf Brandenburg. Oh, wie gerne würde ich mittanzen. Aber alles, was ich noch habe, ist mein Stand. Und der ist zu hoch, um mich einzugliedern. Das ist Till Uhlenspiegel, der berühmte Narr. Dürr ist er geworden, die Wangen hohl, das Kinn sehr spitz. Bitte, bitte. Jetzt beginnt er noch zu jonglieren. Ich habe den Gaukler von Andex nach Wien gebracht. Oder eigentlich hat er mich nach Wien gebracht. Ohne ihn wäre ich tot. Seine kaiserliche Majestät hat ihn dann hierher geschickt, um vor den Gesandten aufzutreten. Und ich habe die Occasion ergriffen und bin mit ihm hierher gekommen. Ich weiß, der Till war mal für einige Zeit an meinem Hof. Vor vielen Jahren. Ihr entschuldigt mich, Exzellenz. Aber natürlich, Majestät. Luft. Oh. Ich muss an die Luft. Oh. Oh. Es ist so heiß in meinem Pelz. Oh. Till. Wie geht es meinem Esel? Origenes. Der schreibt ein Buch. Und dir, kleine Liz? Ach, ich. Schau, es schneit. Machst noch was her. Alt bist geworden, aber blöd noch nicht. Du auch. Nur die Kappe steht dir nicht. Der Kaiser will, dass ich sie trage, weil man mich in einer Broschüre, die er mag, so gezeichnet hat. Ich hab dich nach Wien holen lassen, sagt er zu mir. Jetzt sollst du auch aussehen, wie man dich kennt. Wie ist der Kaiser so? Wie alle. Nachts schläft er und er hat es gern, wenn man nett zu ihm ist. Und Nele? Die hat geheiratet. Puh, lange her. Oh, der Frieden kommt, Till. Ich kehre zurück nach Hause. Übers Meer nach England. England? Willst du mitkommen? Ich gebe dir ein warmes Zimmer. Und Hunger sollst du auch nicht leiden. Auch wenn du einmal nicht mehr auftreten kannst. England. Um der alten Zeiten willen? Willst mir Gnadenbrot geben, kleine Liz? Eine tägliche Suppe und eine dicke Decke und warme Pantoffeln? Bis ich friedlich sterbe? So schlecht ist das nicht. Aber weißt du, was besser ist? Noch besser als friedlich sterben? Sag es mir. Nicht sterben, kleine Liz. Das ist viel besser. Till von Daniel Kehlmann. Achter Teil, Westfalen. Mit Lars Rudolf, Bettina Engelhardt, Gerhard Reuß, Gustav Peter Wöhler, Luca Zamparoni, Jonas Müller-Liljeström, Heinrich Giskes, Sebastian Schlemmer und vielen anderen mehr. Musik: Claudio Puntin, Oliver Potratz und Jo Ambros. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier, Dirk Hülsenbusch, Mechthild Austermann und Steffen Jahn. Regieassistenz: Freya Hattenberger. Hörspielbearbeitung und Regie: Alexander Schumacher.